Ja, Thema FDP. Das hat mich ja letzte Woche, da ging das ja los. Im großen Stil jetzt mit der großen Auseinandersetzung von wegen, wir haben zu wenig Frauen oder so. Also das ist schon so ein bisschen geköchelt. Ich habe auch mittlerweile irgendwie erfahren, dass wohl der Thomas Sattelberger heißt er, glaube ich. Das ist einer aus Bayern. Der soll da wohl ziemlich hinterher sein, diesen ganzen Gender-Kram und so irgendwie in der FDP unterzubringen. Und ja, aber es gibt auf jeden Fall auch, gab auf jeden Fall auch viele Stimmen, die, so wie meine, die mit diesem ganzen Zeug nicht so ganz zufrieden sind. Und auch hier die Nicola Ja, ausgelacht Beer. haben sie die doch teilweise sogar dafür, oder? Finde ich. Was meinst du? Aber jetzt so nach dem Motto, jetzt kehren sie von ihrer Linie ab. Ja, aus welchem Grund auch immer, ne? Ja, genau, ja. Also Nicola Beer hat halt eben auch gemeint, dass es eigentlich nicht notwendig wäre. Ja, genau. Und da auch vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal wegfällt. Und das ist jetzt hier irgendwie so ein Papier, was man da direkt im Präsidium der FDP quasi installieren wollte, will, wie auch immer. Ich weiß noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Und ja, also Diversity Management, wir hatten ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, dass dieses Diversity Management auch schon in dem Wahlprogramm von der FDP zur Bundestagswahl mit drin stand. Das haben wir auch als Einzelvideo nochmal rausgehauen. Das könnt ihr euch noch anschauen, wenn ihr es damals nicht mitbekommen habt. Ja, dann behaupten die hier oder sagen vielmehr, der Frauenanteil der FDP erreicht mit 21,88% den niedrigsten Wert der letzten 30 Jahre. Und die Neumitgliederquote liegt bei 18,52%. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die FDP seit der Bundestagswahl auch nochmal wieder einen ordentlichen Mitgliederschub bekommen hat. Also es sind ganz viele Leute jetzt neu dabei. Und von diesen ganz vielen Leuten sind halt nicht so viele Frauen. Und im Prinzip hat das halt natürlich nochmal den Anteil, sage ich jetzt mal, reduziert. Aber die Gesamtanzahl von Personen in der FDP ist auf jeden Fall ordentlich gestiegen in Ja, ich frage mich dann, ob 2017. das sozusagen die Schuld ist von der FDP-Politik oder der Verdienst, ne? Ja, Also eigentlich also. war es ja auch gar nicht so schlecht, was sie davor hatten für Männer. Klar, Ja, wieso sollten dann eben. Frauen eintreten? Das ist ja eh widersinnig. Ja, genau. Also das ist im Prinzip, es ist absolut nachvollziehbar. Also zumindest, wenn man das halt mitbekommen hat, was halt, glaube ich, viele Leute halt nicht so richtig auf dem Ja, Schirm finde ich hatten, nicht ganz so, ne? zumindest was jetzt diese FDP-Leute angeht. Also ich, ja. Und Funktionsträger, ja. Und dann sagen sie hier, wir haben so viele Bundestagsabgeordnete mit 23,75%, also was halt mehr ist als der Anteil in der Partei von Frauen. Also im Prinzip, da habe ich halt auch wieder so ein Déjà-vu mit der Piratenpartei damals, die zwar keine Bundestagsabgeordneten gestellt haben im Endeffekt, aber dieses Ding, dass man sich ständig darüber beschwert, dass zu wenig Frauen in der Partei sind, zur gleichen Zeit gibt es aber mehr Frauen eigentlich die für irgendwas kandidieren oder die irgendwo antreten, als halt eben auch der Anteil in der Partei ist. Aber trotzdem wird es dann so problematisiert, so nach dem Motto, oh, schlimm, furchtbar. Weil es sind ja nicht genug so. Wenn wir die zählen, dann ist es ja zu wenig, weil wir haben ja 50% in der Gesellschaft und es kann doch nicht sein, dass wir dann in der Partei nicht auch 50% haben, obwohl das bei keiner Partei so ist. Es ist nur irgendwie bei irgendwie hier, wie heißt diese feministische Partei aus England? Fällt mir gerade. UKIP? Nee, nicht UKIP. Labour? Oder diese feministische Partei in Schweden oder so. Also irgendwelche Parteien, die komplett sowieso nur von diesem Frauenkram besessen sind. Da hast du dann vielleicht 50% und mehr Frauen in so einer Partei. Aber Die Grünen. In einer normalen demokratischen Partei hast du doch keinen Frauenüberschuss. Bei den Grünen gibt es, glaube ich, auch keinen Frauenüberschuss. Ja, außer in einigen ausgewählten Bereichen gibt es ja sowieso keinen Frauenüberschuss irgendwo. Ja, eben. Und ja, und dann wieder dieses ganze Irgendwo. Gerede von wegen Vielfalt und so weiter und so fort. Also, Naja, also diese Anzahl der Frauen ist nun mal die Anzahl der Frauen, die sich dafür entschließt, da irgendwas mit Politik irgendwie zu machen. Und ja, da, das, was die Leute halt nicht rein ist, das praktisch ist jede Zahl die richtige Zahl in der freien Gesellschaft. Chancen eines ganzheitlichen Diversity-Managements. Ja. Also ehrlich, ey, FDP, bitte. Wo sind die Eier? Image, das ist wahrscheinlich das Problem. Ein sinkender Frauenanteil ist für die Marke der neuen FDP nicht förderlich. Eine FDP, die Frauen und Männer gleiche Chancen bietet, kann dagegen attraktiver auf potenzielle Wähler, Wählerinnen oder Mitglieder Ja, wirken. und das ist ja überhaupt schon mal die Frage. Also ich würde das schon mal ganz stark, ganz, ganz stark in Zweifel ziehen, dass da nicht die gleichen Chancen sind. Also ich erinnere mich dann noch an die Dame, die hier bei mir in Hannover kandidiert hat, für die ja extra ein ziemlich beliebter Kommunalpolitiker quasi seinen Platz geräumt hat. Einfach so, weil man ja noch eine Frau brauchte. Und da Also. hatten wir ja auch drüber geredet, die da in dem niedersächsischen Frauenrat da drin ist, der nur Quatsch verzapft, gegen den wir hier anreden. Und ne, so jemand marschiert dann da irgendwie durch in den Bundestag, weil man ja irgendwie eine Frau braucht. Also tut mir leid, als Mann kannst du dich da nur durchboxen. Und das könnt ihr mir nicht erzählen. Das, also wenn überhaupt, dann in die andere Richtung eher. Also dass man als Mann nicht die gleichen Chancen da hat, als wenn man einfach aufschlägt und sagt, hier bin ich bin eine Frau, ihr braucht welche. Ja, aber das ist jetzt aber Jammern auf hohem Niveau. Du bist privilegiert und Schande über dein Haupt, weil du so geboren worden bist, wie du geboren worden Ja, ich bist. glaube auch, Rein ehrlich rechnerisch kann gesagt. man das ja auch nachweisen halt, ne? Wenn da so und so viele Parteimitglieder männlich sind und dann trotzdem irgendwie 50, 50 oder 40, 60 oder was aufgeteilt werden muss, dass dann irgendwie die Chancen für die Frauen natürlich höher sind. Ja, Und prinzipiell schon. für jede Leutheusser Schnarrenberger gibt es halt auch eine Koch-Merin. Das muss man auch bedenken. Da sind Ja. auch dann nicht immer nur die absolut hellsten Birnen dabei. Das ist So absolut meinst richtig. du das? Okay. Ich freue Ja. mich auf jeden Fall auf die neue Frauenpolitik der FDP. Frauenpolitik ist, sich in den Fuß schießen, während man auf dem großen C rumkaut. Weil ich verstehe nicht, wie die FDP darauf kommt und ob sie das schaffen, die Parteiwerte mit diesen Konzepten in Einklang zu bringen. Nee. Weil eigentlich kommt am Ende eine Entstellung der ursprünglichen Werte heraus und halt ein Einfallstor für halt Genderisten. Und dann Ja. Ja, es ist halt hast du den so, Spaß. dass Also, du aber das nicht haben doch so. alle Parteien so gemacht. Was soll da schiefgehen? Ja. Ja, du, na, das heißt alle Parteien. Also die Partei, die eigentlich von Frauen am meisten gewählt wird, nämlich CDU, CSU, die machen eigentlich am wenigsten in diese Richtung. Naja, Und aber bei sie der haben ein CSU? gutes Theater vorne mit Uschi und Angela und also die haben Bei der schon CSU ist es so besonders schwer, weil die so viele Direktkandidaten bekommen haben. Die haben sind direkt gewählt worden. Da sind dann eben die Männer gewählt worden. Ne? Deswegen weil kriegt man da aber einfach die mehr Quote Männer keiner für Frauen sowas rein. kandidieren. Das ist nun mal, naja. Ja, also bei mir in Hannover ist ja die Ursula von der Leyen Direktkandidatin für die CDU seit etlichen Jahren. Und die hat ihr Mandat auch noch nicht direkt gekriegt. Allerdings hat sie da auch nie gegen einen Mann verloren oder musste nur gegen einen antreten, zumindest jetzt von der SPD nicht, weil das war eine ganze Zeit lang die sogenannte ewige Edelgard, die da gegen sie gewonnen hat. Und jetzt ist es die Frau Fahimi, glaube ich, gewesen, jetzt 2017, gegen die sie da verloren hat. Ja. Ja, also auf jeden Fall, das ist jetzt auch ein ziemlicher Clash halt. Es gibt halt wirklich Leute, die einfach meinen, dass halt dieses Ding, dass das halt ein Selbstzweck einfach ist. So, Frauenzahl. Und es gibt halt auch genauso viele, hoffentlich mehr Leute, ja, die das halt nicht so sehen. Also hier gibt es auf jeden Fall auch. Und es wird auf jeden Fall ein schönes Gezerre noch werden in nächster Zeit. Also ich freue mich da Du schon drauf. solltest vielen Leuten die Geschichte von der progressiven Plattform erzählen Ja. und wie das geändert ist bei dir im Umfeld. Das ist wohl wahr, Ja, es sorgt auch intern für ja, eine schlechte Stimmung, oder nicht? Also, es klingt jetzt so, als wenn die Geschichte das andeutet oder so. oh ja, Und definitiv, da ja. sollte es eigentlich auch erlebt, beziehungsweise das würde ich für logisch halten, dass das für schlechte Stimmung sorgt. Wenn da so eine stellvertretende Bürgermeisterin oder was da war, plötzlich auf den Ministerposten geschubst wird, an weiß ich nicht wie viele Leuten vorbei, die jahrzehntelang irgendwie Plakate geklebt haben für den Verein. Dass sie pissig sind, kann ich verstehen, ne? Oder würde ich verstehen können. Insofern muss man sich ja fast wundern, wie ruhig das in der Beziehung ist in den Parteien oder in der Politik allgemein. Ja, sag doch mal was Falsches, gerade in so einer Stellung. Dann bist du am nächsten Tag in irgendeinem feministischen Blog und am übernächsten in der Bild. Ja, und dann sowieso weg, dann können Sie den Posten mit einer Frau besetzen. Genau. Ja. Zur Sühnung deiner Verbrechen. Ja, und Ja, hier wird trotzdem halt irgendwie auch kocht das so direkt hoch, dann also das die meine ich eben, ne? Was gendergerechte dann schon passiert. Sprache hier vorgeschlagen. Ja, du hast ja dieses schöne FreidemokratInnen, UnterstrichInnen gepostet, ne? Nee, mit Sternchen war das, aber ja, Sternchen. dazu muss ich nochmal sagen, der Vollständigkeit halber, das war halt, hatte ich auch verlinkt. Das war aus diesem Antragsbuch von dem Parteitag in Niedersachsen letztes Wochenende. Und das war aber halt auch nur in diesem einen Antrag drin. Zweimal so eine Formulierung. Und dieser Antrag ist auch verhandelt worden, ist auch abgelehnt worden. Allerdings hat man jetzt bei dieser Verhandlung jetzt auch nicht über diese Sternchen gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt gesehen haben, weil das stand halt in der Begründung drin. Und ja, also Begründungen sind ja nicht Teil von dem eigentlichen Antrag. Das ist halt nur bla bla. Aber es ist natürlich schon irgendwie komisch, dass man meint, man muss so eine Sprache da verwenden. Aber es gibt auf jeden Fall so Leute. Und ich glaube, ich weiß sogar ganz genau, welche Person das gewesen ist in diesem Fall. Also ich habe da zumindest eine Vermutung, die ich jetzt hier aber natürlich nicht äußern werde. Ja, also es ist jetzt natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie die ganze FDP jetzt von heute auf morgen schon so rumrennt. Aber es ist natürlich schon so, wie man ja hier dran auch sehen kann, dass es ein paar Leute gibt, halt, die meinen, das wäre eine gute Idee. Und ja, das wird mich dann auf jeden Fall noch eine ganze Weile jetzt beschäftigen, denke ich mal. Mich würde auch der Frauenanteil in der Bundesrepublik interessieren, die sagen, ich würde gerne zur FDP, aber was mich hindert, ist die gendergerechte Sprache, die fehlt. Den Frauenanteil, den würde ich gerne auch wissen, wie viele Millionen Frauen denn so denken. Ja, und vor allen Dingen, Hast du wie wahrscheinlich viele man von, null vor allen Dingen, wie viele man und von denen recht. braucht in so einer liberalen Partei, ne, dass sie nicht ihr Gesicht dabei verliert. Ja. Da ist in Deutschland so ein stabiles Nullsignal, das in Berlin einmal kurz auf 3 hochtickt und dann wieder null. Ja. Die Ja, 3 waren also dann irgendwelche geistig Verwirrten. ich habe schon ein paar Leute an irgendwelchen Infoständen kennengelernt, also jetzt bei der FDP noch nicht, aber früher bei Piratenpartei. Die meinten, dass das ganz wichtig wäre und dass das der Grund wäre, warum man die Grünen wählt und so. Also es gibt da schon ein paar Leute, aber das sind halt nicht die Leute, die ich haben will. Also ich kann es mir natürlich nicht aussuchen, aber prinzipiell würde ich sagen, dass das mit den Prinzipien von der liberalen Partei auf jeden Fall alles nicht d'accord geht. Dieser ganze Kram. Ja, ich wollte Explizite hier nochmal was. Akquise von Bewerberinnen. Das ist doch gegen jedes Recht und Gesetz, oder? Also dieses Mentoring-Programm hier auf jeden Fall Friedrich-Naumann-Stiftung, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Da gab es mal dieses Ding, dass wir eine Veranstaltung gemacht hatten, wo eine Dame ein Panel irgendwie gemacht hat oder eine Diskussionsrunde veranstaltet hat oder so mit dem Titel Deutungshoheit erlangen, Deutungshoheit verteidigen, irgendwie so irgendwas mit Deutungshoheit. Das fand ich auch schon ziemlich befremdlich eigentlich und da hatte ich dann hinterher gesehen, dass die auch bei so einem Empowerment-Programm irgendwie für Frauen da irgendwie teilnehmen von der Naumann-Stiftung. Dachte ich mir dann auch so super. Deutungshoheit. Weil das ist nicht meine Vorstellung von Politik, dass man irgendwo Deutungshoheit erlangt. Vorbilder, ja. Also Das zu den gibt ja. Vorbildern würde die Camille Paglia ja sagen, dass man sich da halt die Männer als Vorbilder nehmen muss, wenn es keine Frauen Das gibt. mit dieser Deutungshoheit ist vor allem wirklich sehr ehrlich, wenn du Leuten auf Augenniveau versprichst, so zu kommen, ja, aber schon eigentlich, sobald sie mit dir in einem Raum sind im Gespräch, ja, dann hast du einen Thron und sitzt da drauf und alle sind unter dir und du hast Deutungshoheit. Es ist sehr intellektuell ehrlich. Da kann man auch seine eigenen Ideen wirklich mal so zeigen und sagen, dass sie was wert sind. Und das hier, ne, das stinkt ja dann schon wieder nach irgendwelchen Code of Conducts oder so, dass man dann plötzlich irgendwie hingeht und behauptet, man wäre hier irgendwie unter lauter Belästigern und lauter, keine Ahnung, was für Leuten. Ja, bei übergrifflichen Handlungen oder sexuellen Belästigungen können sich Betroffene an Vertrauenspersonen Also die wenden. einzige Richtig, Vertrauensperson, an die sich wenden brauchen, ist die Polizei, wenn da irgendwas passiert ist. ja schon, ne? Ich wette mit dir, irgendwelche Antifa-Hasen, die gehen dann einmal duschen und machen Partei-Eintrittsantrag und gehen dann auf die Veranstaltung und tun die Leute, die tatsächlich irgendwie was zu sagen haben, an mit Beanschuldigungen überhäufen, und dann ist die Parteigeschichte. Ja, So es geht ja einfach dann ist es. erstmal wahrscheinlich nur als Gast oder so, weil bei der FDP ist das ja nicht so, dass jeder überall hinfahren kann und einfach mit abstimmen und so. Dann nicht? Ah, okay. Zumindest irgendwie. Aber das macht mir Angst, diesen Antrag zu sehen, diese Ideen, dass das einfach nur, das passt einfach nicht dazu, dass wie wenn jetzt die Ja. Linke einen Antrag für mehr völkisches Denken stellt und einen völkischen Beauftragten auf dem Parteitag haben möchte, da denkst du dir auch, passt irgendwie nicht in die Linke, so. Und genauso ist es halt für Liberale oder Konservative, es Schöner passt einfach nicht Vergleich. dazu. Also Ja, dass so es Parteien passt einfach. unterwandert werden, dass die Gefahr besteht ja irgendwie immer, oder? Also, dass sowas von außen reingetragen wird, absichtlich. Weiß ich nicht, man könnte auch bei den Grünen eintreten und jetzt dann eine Männerquote fordern oder so. Das wäre wahrscheinlich schwierig, dass man deswegen ausgeschlossen würde, oder? Ne? Ja, Bei der das wäre FDP wahrscheinlich funktioniert das schwierig, eben, bei den aber Grünen wahrscheinlich du nicht wirst so, da dass man. wahrscheinlich auch keine Mehrheit finden, um da irgendwas vorzuschlagen. Also. Und Ja, hier. genau, sage ich ja. Bei der FDP funktioniert das eben, weil die sich dann Gedanken drüber machen und ja, die Grünen nehmen sowas dann Dieses gerade in dem Bereich dann Papier nie erst zur Kenntnis, denke ich dieses mal. Papier geht ja quasi auch direkt an das Präsidium ran, also sozusagen direkt an den Kopf. Da nimmt man ja gar nicht erst irgendwie den Umweg über die Plebs oder so, sondern so nach dem Motto Führungsaufgabe Diversity Management hier, setzt das mal ein und setzt das mal um, so nach dem Motto. Aber Und es vor allen kommt dann auch Dingen, am Parteitag, oder wie? es gibt halt genug Leute, ja, das weiß ich nicht, ob das auf dem Parteitag irgendwie verhandelt wird. Dieses ist jetzt hier halt einfach fürs Präsidium. Wir machen eine Arbeitsgruppe und so weiter und so fort. Nach dem Motto, ja, es ist unverbindlich oder keine Ahnung was. Unverbindliche Führungsaufgabe, Diversity Management oder so. Ja, und das ist halt wieder das Ding, ne? Also mit diesem Frauenteil, da kriegst du halt genug Leute mit. Das ist ja traurig, aber wahr, ne? Also, wenn du dich hinstellst und sagst, denk doch mal einer an die armen Frauen, gibt es genug Leute, die sich da irgendwie dann plötzlich meinen, dass sie das alles mitmachen müssen. Ich war ja früher auch mal so ein bisschen so drauf, Ja. bevor ich gemerkt habe, dass Ist das so ein alles Quatsch Reflex halt, ist. ne? Ja. Ja, das ist ja eben das Ding, auch dieses Verrückte eigentlich, dass Leute immer meinen, die Gesellschaft wäre so frauenfeindlich. Und auf der anderen Seite sagst du dann einfach nur die armen Frauen und schon springen sie alle im Quadrat. Und wollen machen und helfen und so weiter. Ja. Und dann wollen sie hier die Ja, nur wenn so ein Papier da nicht Freiwilligenquote. auf eine vernünftige Art und Weise entsteht, eben zum Beispiel über einen Parteitag oder so, dann ist das schon fragwürdig. Also das riecht ja dann erst recht nach Infiltration. Andererseits, wenn es dann aus dem Vorstand kommt oder so, natürlich wieder spricht das natürlich dagegen. Ne? Also wenn die infiltrieren, dann wahrscheinlich eher bei Neumitgliedern. Aber das ist natürlich eh nur eine Verschwörungstheorie. Ja, also das ist auf jeden Fall hier der Sattelberger, der da mit drin sitzt in dem Gremium, von dem ich halt gehört hatte, dass der da wohl ziemlich hinterher wäre. Die Katja Suding ist ja eigentlich nicht so schlimm drauf aus Hamburg. Und diese Ria Das habe ich auch irgendwo Schröder. gelesen, dass Frauen aus dem Vorstand das wahrscheinlich gar nicht durchwinken oder mehr mitmachen würden oder so vor allen Dingen. Ja, Ja, zumindest zum diese Teil. Ria Schröder ist jetzt irgendwie Kandidatin für den Vorsitz von den Jungen Liberalen und das war die auch bei irgendwelchen Veranstaltungen von Edition F da irgendwie rumgehampelt ist. So viel. Zu dem Thema, jetzt habe ich hier nochmal als Kontrast, das war jetzt hier von heute oder gestern, da gab es hier einen Landeskongress von den Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen und die haben dann hier so ein bisschen andere Anträge hier dabei. Zum Beispiel diesen hier mit dem Titel Auch Männer in Blick nehmen. Und Chantal und Tabea haben das veröffentlicht mit dem Tim zusammen. Ja, Chantal, Tabea und Tim, die wollen hier auch Männer in Blick nehmen. Genau. Ja, aber es ist durchaus, ne, also ich sag nur, ne, Frauen nicht gegen Männerrechte aufstellen, Ja, nicht immer, nicht überall, ne? ausspielen. Ja. Also ja, es ist nicht alles Quatsch, aber es ist jetzt hier natürlich auch nur ein Antrag von dem Kongress. Wir wissen jetzt noch nicht, ob der durchgekommen ist. Das müsste ich dann nochmal nächste Woche mal nachschauen. Ja, und außerdem gab es hier noch dieses Ding. Ja, schon. Aber meine Frage, wird hier explizit auch kritisiert, dass das Gleichstellung heißt, weil es sollte ja eigentlich Gleichberechtigung sein. Und allein dieser Term der Gleichstellung, der bedeutet ja im Endeffekt nicht das, was hier im Text steht. Ja, Gleichstellung bedeutet ja explizit die Bevorzugung von Frauen. Ja, Das ist ja Rassismus der bedeutet auch nicht Knackpunkt. das, was die sich da ausmalen drunter. Trotzdem nennen die es so. Ja, deswegen die Frage, wird das hier denn auch mal ganz klar dargestellt, dass man halt Gleichberechtigung will, aber weil wenn das auch unter Gleichstellung läuft, dann ist das, keine Ahnung, was soll denn das dann Den bringen? Diskurs, den haben wir doch schon in den Elfenbeinturm geschoben, Guck oder? mal, das ist einfach nur Dialektik, okay? Gender hat nichts mit deinem biologischen Geschlecht zu tun, aber du sollst es genauso behandeln wie eins. So, weißt Also es werden ja ein paar wichtige Punkte hier in dem Text ja, ich denke mal, die angedeutet, wissen ja. das nicht. Aber Deswegen reden sie hier von wenn die ganzheitlicher wieder nur so eine Gleichstellungspolitik. Definitionssache machen, daraus Gleichstellung, also ich weiß nicht. Ja, die wissen das wahrscheinlich nicht, dass das so ist. Also sonst würden sie ja nicht so einen Begriff wie ganzheitliche Gleichstellungspolitik verwenden. Aber na Glaube ich gut. auch. Ja, aber auch da frage ich mich so, wenn die viel zu inkompetent sind, so einfach Begriffe zu klären, ja, Also warum hinterfragen es sind die nicht. da in Ja, das weiß Positionen, man wo doch sie was nicht, entscheiden? wenn man sich da nicht so reingewühlt hat wie wir. Also das ist halt so ein Begriff, der halt irgendwie rumschwirrt. Und dieses war ja auch Ja, noch aber so wenn ein du noch Ding. Profi sein willst, weißt du, wenn du irgendwie sagst, das ist dein, du möchtest gern was in der Welt verändern, dann möchtest du OPEX. doch die Informationen haben, wie Ich sie es reiß in mich den doch jetzt hier Studien nicht hier an vorstellen. irgendwelchen Begrifflichkeiten hoch. Wo sind wir denn hier? Ja, ne? Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, dieses Jahr hat ein bisschen merkwürdigen Titel: Männer sind Täter, keine Opfer. Aber der Inhalt ist quasi dem entgegengesetzt. Ne? Die jungen Liberalen NRW fordern, dass der Staat in Debatten von klassischen Täter-Opfer-Rollen abrückt. Gerade zum Thema Verschärfung des Sexualstrafrechts und nein heißt nein. Und ja, also auch nicht gerade schlecht. Aber ja, die werden da Nun, vom wahrscheinlich auch noch Ansatz nicht. her sehr löblich, aber wie gesagt, das mit der Gleichstellung und mit der Gleichberechtigung, da bitte ich auch alle Zuhörer mal drauf zu achten. Das Das hat heißt nicht die gleiche Bedeutung. Gleichschaltung. Ja. Ja. Ja, auch bei diesem Ding, ja, da könnte ich jetzt auch sagen, ja, jetzt könnte man hier noch so viel mehr auflisten, Deleuze-Modell, keine Ahnung, wie was, theoretischer Unterbau, aber ich denke mal, das wird der KV Paderborn hier auch alles nicht kennen. Ja. Aber es ist ja immerhin schon mal gut, dass solche Dinge überhaupt, weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es bei den Jusos oder bei der Grünen Jugend irgendwelche Dinge gibt, die auch nur ansatzweise in diese Richtung gehen. Also. Ich will ja auch gar nicht zu kritisch sein, aber ich sage ja auch, der Ansatz ist ja gut, nur ja, die Sprachregelung. Ne, wenn man die Sprachregelung beachtet, dann wird es gefährlich mit der politischen Argumentation. Wie meinst du das? Ja, wenn man von Gleichstellung spricht, aber Ach so. Gleichberechtigung fordern will, dann soll man Gleichberechtigung fordern, Ja, weil klar. sonst Ja. spricht man im Endeffekt nur noch, sonst zerredet man die ganze Sache und man erzielt keine Fortschritte. Das Können wir uns einfach darauf einigen, dass Zensur Bäbä ist für alle Betroffenen, egal ob man jetzt davon betroffen ist oder nicht? Nein. Okay, gut. Ich versuche es in so 20 Jahren nochmal. Gut. Zweiter Fall von sexueller Belästigung im WDR mit absurden Folgen. Das ist eine interessante Geschichte, weil